Prost, ihr Säcke! Prost, Jo, danke! Du gehst in eine Kneipe rein, und kahlgeschorene Leute schreien. Trinken mit dir, oder setze Bier, oder geh mit nach Hause und schlafen wir raus. Und die ganzen Sorgen schieben wir auf morgen. Super!